HR Retro. Aus den Audioarchiven. Anstelle des ursprünglich vorgesehenen Abendstudios Urbild der Seele bringen wir Ihnen einen Beitrag zur architektonischen Bewältigung unseres Lebensraumes. Sie hören Ausschnitte aus der in der Stadthalle zu Darmstadt veranstalteten Vormittagsdiskussion am Sonntag, den 5. August im Rahmen des Darmstädter Gesprächs 1951. Mensch und Raum hieß der Leitsatz, der das diesjährige Darmstädter Gespräch bestimmte. Mensch und Raum heißt auch die damit verbundene Architekturausstellung der Darmstädter Künstlerkolonie, die bis Mitte September zu besichtigen ist. Diese Ausstellung, über die wir bereits am Tage ihrer Eröffnung berichteten, wurde mit einem bewusst unfeierlichen, dafür umso geistigeren Festakt eröffnet. Stadtkämmerer Feig verwies dabei auf die erste Ausstellung der Darmstädter Künstlerkolonie vor 50 Jahren und ihren Gründer, den Großherzog Ernst Ludwig. Mit dessen Namen waren nicht nur die Namen seiner bahnbrechenden Mitarbeiter, unter ihnen Architekten von Weltruf wie Olbrich oder Peter Behrens und deren Nachfolger beschworen, sondern zugleich die Namen all jener Geister, die Darmstadt selbst oder seine ehemalige Residenz seit zwei Jahrhunderten hervorbrachte oder anzog. So konnten Kultusminister Metzger, der anlässlich dieses Baugedankens nochmals auf die Trümmersituation von 1945 hinwies, und Oberbürgermeister Engel in ihren gescheiten wie temperamentvollen Ansprachen auf Johann Heinrich Merx und Caroline Flachslands Freundeskreis Gleim, Wieland, Herder, Goethe anspielen, oder Büchner, Niebergall, Lichtenberg, Sturz, Gagern, George, Wolfskehl, Gundolf, Wilhelm Michel, Theodor Haubach, Carlo Mierendorf, Edschmidt, Schiebelhut, Usinger und viele, viele andere erwähnen. Zugleich aber auch, neben der künstlerischen Großtat von 1901, mit Stolz auf die Ausstellungen von 1904, 8 und 14, die expressionistische von 1920, die der französischen Grafik im vorletzten, des Gesamtwerks Barlachs im letzten Jahr, die mit einer Barlach-Uraufführung des Dramas Der Graf von Ratzburg verbunden, hinweisen. Sie konnten in diesem Zusammenhang auf das Darmstädter Theaterleben überhaupt, vor allem auf das unter Hartung verweisen oder auf die Schule der Weisheit und der Kaiserling, auf die internationalen Ferienkurse, den Darmstädter Kunstsommer, die Musik der jungen Generation und vieles andere. Kurzum, die Anspielung des Ministerpräsidenten Zinn in seiner mit Gelassenheit, Klarheit und Weitsicht formulierten Rede, die Darmstadt nicht nur als eine Hauptstadt des Geistes in unserem Land, sondern auch als eine jener Hauptstädte mit besonders lebendigem Aufbauwillen bezeichnete, bestand zu Recht. Und wenn auch darauf hingewiesen, beziehungsweise auf der diesjährigen Darmstädter Ausstellung ohne weiteres klar wurde, dass diese 50-Jahr-Feier der Künstlerkolonie keine Erinnerungsfeier darstellt, so ist sie es doch, dank des noch immer fortwirkenden Geistes von 1901. So konnte denn Prinz Ludwig das vor einem halben Jahrhundert von seinem Vater und dem Vater der Künstlerkolonie geprägte Motto auch als Merkwort dieser Schau und Aussprache voranstellen. Habe Ehrfurcht vor dem Alten und Mut, das Neue kühn zu wagen. Wie viel kühn gewagtes, jedoch überzeugend vorgeführtes diese Ausstellung birgt, davon haben wir neulich bereits mit ziemlicher Ausführlichkeit gesprochen. Auch davon, was über Anregungen und Richtlinien hinaus der Besuch dieser Ausstellung jedem Einzelnen schenkt oder offenbart. Mehr aber noch als in der Ausstellung auf der Mathildenhöhe kam einem beim Darmstädter Gespräch in der Stadthalle zum Bewusstsein, welche Wechselwirkungen zwischen der ältesten und neuesten Baukunst bestehen. Wie wenig man sich augenblicklich das Vorhandensein genialer Baumeister zunutze macht und wie kopflos die meisten behördlichen wie privaten Auftraggeber, selbst größter und ehemals lebendigster Städte, den modernen und zukunftsträchtigen Ideen eines neuen Raum- und Lebenswillens gegenüberstehen. Teils wurde einem bei den Ausführungen der Baumeister, wie auch der Kunst- und Kulturkritiker vom Range eines Hartlaub, Sternberger und Bruno E. Werner, mit Schrecken bewusst, wie sehr immer noch das Wesen der Architektur verkannt wird. Teils sah man sich überrascht wie beglückt, erstmals vor aufschlussreiche und tiefschürfende Fragen gestellt, wie etwa, was bedeutet eigentlich der Raum in der Architektur? Man erfuhr es durch Michelangelos Projekt, durch das Bramante, durch den Schöpfer des Straßburger, den Erbauer des Ulmer Münsters. Man vernahm voll staunender Bewunderung, dass ein gotischer Strebepfeiler in seiner Tektonik einem Eisenträger unserer Zeit entspricht. Man vernahm überhaupt von Wechselwirkungen aller Art, deren bloße Andeutungen allein eine Sendung füllen würden. Bevor wir jedoch mit dieser nun beginnen, sei noch kurz vermerkt, dass diesmal beim Gespräch alles legerer verlief als im vorjährigen. Vielleicht, weil eine so streitbare und den Streit heraufbeschwörende Persönlichkeit wie Sedlmayr dem Kongresse fernblieb. Ja, es ergab sich groteskerweise, dass der berühmte Soziologe Weber, der als einer der Ältesten im Vorjahre mit jugendlichstem Elan von der Münchner Bauhausausstellung und von Malern wie Chagall oder Marc gleichsam wie von seinesgleichen sprach, dass Weber diesmal ein Reaktionär schien, freilich nur schien, beziehungsweise den jungen Architekten und Architekturstudenten erschien, die ihm innerhalb seiner interessanten, wenn auch irrigen Darlegung niederzupfeifen versuchten. Aber nicht nur, dass sich Alfred Weber auf solche Weise nicht unterkriegen ließ. Es spricht für den Geist und das ehrlich würdevolle Bemühen dieses großartigen Mannes, dass er, Sie werden es nachher hören, Hermann Miklas Argumenten gegenüber diesem Redner völlig recht gab, weil er ganz offenbar, wie er sich ausdrückte, ungenügend informiert sei. So zeigte sich, dass Weber, der behauptete, die wirkliche Architektur habe eine duldsame Vornehmheit, sich selber schließlich durch eine solche auszeichnete. Wie denn überhaupt, ich sagte es schon, innerhalb des diesjährigen Gesprächs alles wohltemperierter klang. Dass es nicht Hieb und Stich, sondern höchstens einmal einige Anpflaumereien gab, wie Bonatz meinte. Anpflaumereien, die Bartning als Leiter des Gesprächs sogar gut hieß und empfahl. Das Gespräch, das wir Ihnen hier vermitteln, sind Auszüge aus der Morgendiskussion des zweiten Tages der Veranstaltung. Er begann mit einem Vortrag Martin Heideggers, dem das Thema Bauen, Wohnen, Denken zugrunde lag. Diesen Vortrag bringen wir demnächst gesondert als Ganzes. Die Gesprächsteilnehmer beriefen sich wiederholt auf Heideggers profunde, aber auch mitunter spitzfindigen Auslegungen, die deshalb, wie Sie merken werden, zum Teil kritisiert oder glossiert wurden, vor allem von Alfred Weber und Ortega y Gasset natürlich. Auch sonst lag es nahe, besonders überspitzte Formulierungen als dankbare Anpflaumobjekte zu verwerten. Sie werden diese halt beispielsweise vernehmen, was es mit dem in Charons Schule gezüchteten Homunculus auf sich hat und ähnliche Scherze. Die Sprecher nahmen aber auch wiederholt Bezug auf die beiden Redner des Vortags, Otto Ernst Schweitzer und Rudolf Schwarz, der anstelle Karl Friedrich Weizsäckers sprach, dessen Vater im Sterben lag. Hiermit dürfte alles Wesentliche zum Verständnis der Zusammenhänge gesagt sein. Sollten sich noch Komplikationen ergeben oder sich mitunter Verdeutlichungen als notwendig erweisen, dann fügen wir diese kurz dem Gespräch selbst ein. Sie vernehmen nun den Beginn der Diskussion, der nach Heideggers Rede und einer anschließenden Pause von 5 Minuten einsetzte. Es spricht als erster der Leiter der Diskussion, Otto Bartning. Wenn ich gestern gesagt habe, dass die Aufgabe, dieses Gespräch zu leiten oder auch nur einzuleiten, nicht leicht ist, so werden Sie mir das heute, weiß Gott, zugeben. Wir sind durch die Vorträge des gestrigen Nachmittags und des heutigen Morgens in eine weite und große Landschaft versetzt. Und es ist meine Aufgabe, eine Brücke zu schlagen